Oui, le miracle d'être né de nouveau. Comment tu peux croire des choses célestes? Praise the Lord. Hallelujah. Coming to Christ, you must be ready for a change. Wenn du zu Christus kommst, musst du bereit sein für Veränderung. Et quand tu viens vers Jésus-Christ, tu dois être prêt pour un changement. To be one with Christ, you must be ready for a change. Wenn du eins sein willst mit Jesus Christus, dann musst du bereit sein für Veränderung. Si tu veux être un avec Jésus-Christ, tu dois être prêt pour un changement. Amen. Amen. And that's why to be one, you know, to be in this ministry, you must be ready for a change. Und deswegen, wenn du in dieser Gemeinde sein willst, weil diese Gemeinde Jesus Christus ist, dann musst du bereit sein für Veränderung. Et si tu veux être dans cette église, tu dois être prêt pour un changement. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. You know, in religious churches, there is no change. Amen. It's just the same old, the same old. Same old, same old. Are you getting it? But once it comes to a living church, it's impossible not to change because it's light and darkness. Once light coming, it takes out darkness. In religiösen Gemeinden gibt es keine Veränderung. Also in religiösen Gemeinden gibt es keine Veränderung. Aber wenn du in eine lebendige Gemeinde kommst, wenn du zu Jesus Christus kommst, dann wird Veränderung stattfinden. Weil wenn das Licht die Dunkelheit trifft, dann muss die Dunkelheit fliehen. Et dans les églises religieuses, il n'y a pas un changement. Mais quand tu viens vers le Christ et tu es dans une église vivante, tu dois être changé parce que Jésus-Christ est la lumière et que tu ne peux pas rester dans les ténèbres et puis oui, proclamer que tu appartiens à Jésus-Christ qui est la lumière. Praise the Lord. Alléluia. Lucas 14. Amen. On va lire Luc 14. From verse 26. À vers 26. Luc 14, verset 26. Here Jesus is telling us that if anyone comes to him, there is going to be a change. You see it here. Hier sagt uns Jesus Christus ganz deutlich, dass wenn jemand von euch zu mir kommt, dann wird Veränderung stattfinden. By force. Jesus Christ nous dit ici clairement que si tu veux appartenir à mon royaume, à moi, là tu dois avoir un changement dans ta vie. You see it here. Verse 26. If any man come to me and hate not his father, Father, you used to love. Mm-hmm. Praise the Lord. Yeah, yeah. A mother. Okay, Schatz. Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater hasst, einen Vater, den du früher so geliebt hast. Amen. If any man come to me and hate not his father, a mother, a wife, and children, the children you used to love with fake love, not the true love, because without Christ, there is no true love. Mm-hmm. You cannot love your children more than Christ loved them. Mm-hmm. He died for them. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. If any man come to me, there is going to be a change. That's what Jesus is saying. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwester, all diese Kinder, diese Brüder und Schwester, die du früher so sehr geliebt hast, aber mit einer falschen Liebe. Weil Liebe ohne Jesus Christus ist eine falsche Liebe, ist eine Lüge. Und deswegen sagt Jesus Christus, wenn du zu mir kommst, wird Veränderung kommen, weil du wirst diese Menschen mit meiner Liebe, mit der Liebe von Jesus Christus lieben. Und die sieht nicht so aus wie die Liebe von dieser Welt, die falsche Liebe. Und alleine hier wird Veränderung stattfinden. Verset 26, si quelqu'un vient à moi et n'haït pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc ce sont tous les gens que tu aimais, mais tu les aimais avec l'amour charnel, avec un amour falsifié. Donc pourquoi c'est un amour falsifié? Parce que c'était en dehors de Jésus-Christ et pas basé sur l'esprit. You never come to Christ without a change of love. Du kommst niemals zu Jesus Christus und du wirst nicht die Art und Weise, wie du liebst, verändern. Et ce n'est pas possible que tu viennes vers Jésus-Christ, mais tu changes pas la façon comment tu aimes. Mom might not see it as love. Religion might not call it love. But it is heavenly love. Menschen werden es nicht als Liebe bezeichnen. Religion wird es sich auf Liebe bezeichnen. Aber Es ist die himmlische Liebe, das ist die Liebe von Jesus Christus. And that is the true love. Und das ist die wahrhaftige und einzige Liebe. Pour la religion, pour l'homme, ce n'est pas l'amour, mais ça c'est l'amour céleste. Amen. And children are brethren and sister, yea, and his own life also. He cannot be my disciple. Verse 27. Whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. But which of you intend to build a tower? Sit not down first. And come, you know, if you don't read it to the end. He's telling you that you must be prepared for a change. If not, no need to come. Wenn du das hier zu Ende liest, da sagt Jesus Christus ganz deutlich, dass du musst bereit sein für Veränderungen, weil du wirst dich verändern, sobald du zu Jesus Christus kommst. Und wenn du eben nicht bereit bist für diese Veränderung, musst du auch nicht kommen. Et verset 28 nous montre clairement que tu dois vraiment te préparer pour un changement. Et si tu n'es pas prêt à te changer et à que Jésus-Christ touche vraiment tout dans ta vie, là tu n'as même pas besoin de commencer mais de venir vers Jésus-Christ. Again, the question is, do you want a change at all? Nochmal die Frage, möchtest du dich ändern? Et encore la question, est-ce que tu veux un changement? Amen. Praise the Lord. Amen. Because there's going to be change in everything. A change of everything. Weil es Veränderung überall geben wird. Es wird überall in deinem Leben Veränderung geben. Parce que tout dans ta vie va être changé. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. A change of everything. Parents, brothers and sisters, friends. You know, address, even your address, your blood, your soul. You just name it. Everything. If any man be in Christ, a new creature. And you get this change of everything. And you know, it's not change from darkness to light. It's change of everything. Ja, in 2. Korinther 5,17 steht das. Wer zu Jesus kommt, der ist eine neue Kreatur. Das bedeutet, alles wird sich verändern. Dein Name wird sich verändern, dein Wohnort wird sich verändern, deine Eltern werden sich verändern, deine Familie wird sich verändern. Deine Kinder werden sich verändern, das Blut, was in dir fließt, wird sich ändern. Alles in deinem Leben wird sich ändern. Das spiritual body. Dein Körper, Geist und Seele. Alles wird sich ändern. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on a écrit que chaque personne qui est maintenant en Christ est une nouvelle personne. Et ça montre, on peut le voir même dans nos vies, parce que la façon comment on parle, on s'habille, la façon comment on se comporte, les choses qu'on aime ou bien qu'on déteste, tout a changé. Et c'est ça pourquoi tu dois vraiment être prêt quand tu viens vers Jésus-Christ, parce qu'il va te changer. Amen. If you are not ready for a change, you better go. Wenn du nicht bereit bist für eine Veränderung, dann solltest du lieber gehen. Et si tu n'es pas prêt pour un changement, tu dois partir. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Here is not a place where you pick and choose what you like to do. Or places you like to be. Here is not the right place for you. Christ is not the right person you are to embrace. Once he comes to you controlling your life. Are not here. Diese Gemeinde ist nicht der richtige Ort dafür, wenn du immer noch, wenn du auswählen willst, was du glaubst, auswählen willst, wo du dich herumtreibst, dann ist das wirklich der falsche Ort hier. Selbst, also Jesus Christus selbst ist der falsche Ort, wenn du immer noch Kontrolle über dein eigenes Leben haben willst. Et si tu veux toujours avoir, oui. Si tu veux être toujours au contrôle de ta vie et tu veux toujours être aussi à l'église, je te dis vraiment que cette église n'est pas pour toi parce que tu dois savoir que Jésus-Christ est complètement au contrôle. Ça signifie que les enfants de Dieu vont savoir et même te demander où est-ce que tu pars. Ils vont faire partie de ta vie. Tu peux pas prendre des décisions comme tu veux. Et si tu n'es pas prêt pour ce changement-là, tu dois partir. You don't come to Christ and tell him what you want. You ask him what he has for you. What he desire for you. Du kommst nicht in Christus. Du kommst nicht zu Christus und sagst ihm, was du möchtest, sondern Du gehst zu Christus und fragst ihn, was er für dein Leben möchte. Sein, für seinen Willen fragst du, nicht für deinen eigenen Willen. Donc c'est pas toi la personne qui donne les ordres à Dieu, donc c'est pas toi la personne qui partage sa volonté avec Dieu, mais c'est toi, tu vas être la personne qui demande Dieu à la volonté de Dieu. Amen. You know, in Christ, you don't pick and choose what to and do what you like. You must accept whatever Christ says. In Christus wählst du nicht aus, was du magst und was du nicht magst, sondern du musst komplett alles akzeptieren, was er sagt. Wenn er sagt, es ist richtig, dann ist es richtig. Wenn er sagt, es ist falsch, dann ist es falsch. Et en Christ, tu dois tout accepter que Jésus-Christ t'a dit. S'il dit que c'est bien, là tu dois, là c'est bien, mais s'il dit que c'est mauvais, c'est mauvais. And that is humility. Und das bedeutet es, sich zu demütigen. Et c'est ça l'humilité. Amen. Our message here is Christ's message. Unsere Botschaft hier ist die Botschaft von Jesus Christus. In notre message ici c'est le message du Christ. Amen. If you do not understand it, ask questions. Wenn du sie nicht verstehst, dann stell Fragen. Si tu ne comprends pas la demande de questions. Amen. There's a way he wants you to understand it, and not understanding it according to religious ways. Er möchte, dass du es auf seine eigene Art und Weise, in seinem eigenen Weg verstehst und nicht so, wie Religion diese Botschaft verstehen würde. Et Jésus Christ veut que tu comprennes des choses selon la façon de Dieu et pas selon la religion. Amen. And that's why, please, in Bible studies, please be asking one another the concerning the message. How do you understand it? Amen. Because so many they do not understand it still of the old and never of Christ Jesus. Und deswegen sollten wir uns auch in den Bible studies fragen. Verstehst du die Predigt? Verstehst du, was gepredigt wurde? Denn viele haben noch das Verständnis vom Alten. How do you understand it? They have to say it. Und jeder sollte antworten und sagen, wie er es verstanden hat. C'est ça pourquoi c'est très important que vous vous demandez des questions dans les études bibliques si tout le monde a vraiment compris le message pour que s'il y a des questions vous pouvez même parler de toutes ces questions pour qu'il n'y a pas la division mais la confusion. This ministry is Christ. And whatever we say here is final because Christ is final. Diese Gemeinde hier ist Jesus Christus und was auch immer wir hier sagen ist final. Weil alles, was Jesus Christus sagt, ist final. Endgültig. Et cette église et le Christ, c'est le message ici, c'est le Christ, c'est ça. Pourquoi tout ce qu'on dit, c'est final. Parce que tout ce que Jésus-Christ est final pour nous. Praise the Lord. Amen. You know this song. Who have the final say? Amen. Praise the Lord. Wir kennen den Song, wir singen den Song auch gerne und oft. Wer hat das letzte Wort? Amen. Et on chante la chanson qui a la dernière parole, c'est Jésus-Christ. You must believe and act on the message. And that is how you humble. And that is how you humble yourself before Christ. Du musst der Predigt glauben und du musst der Predigt folgen. Wenn Jesus Christus spricht, danach kommt ein Punkt und kein Komma. Und du musst dem glauben und there's du musst no dem folgen. No es gibt kein Aber. Es gibt kein Komma, was du nach einem Satz von Jesus Christus setzen kannst. Und so demütigst du dich vor ihm, indem du ihm eben glaubst, hundertprozentig. Et c'est ça pourquoi quand Jésus-Christ te parle, surtout à travers le message, tu dois l'obéir parce que c'est comme ça la façon comment tu t'es humilié devant Jésus-Christ. Tu ne peux pas commencer à discuter avec Jésus-Christ ou bien même dire oui, mais je sais, mais après tu commences à partager toutes tes pensées charnelles. Non, quand Jésus-Christ te parle, c'est final, puis tu l'acceptes et oui, tu le vois comme tu vois le message comme oui, un message final qui vient du Saint-Esprit. Are you ready for a change? If you are not, please leave us alone. Bist du bereit für eine Veränderung? Und wenn du nicht bereit bist für Veränderung, dann geh bitte. Est-ce que tu es prêt pour un changement? Si tu n'es pas prêt, là, s'il te plaît, Matthieu 4. Là, tu dois partir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jean 4. Matthieu. Also, Matthieu 4. 4. Vers 17. Matthäus 4, Vers 17. Matthieu 4, Vers 17. From that time Jesus began to teach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. There's going to be a change of a country. There's going to be a change of a kingdom. Amen. Mm-hmm. Jesus came for a change. And that's why, you know, we tell you, if you are not ready for a change, no need to look for Jesus. No need to even come closer to him. Mm-hmm. Amen. Von dann begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Es wird eine Veränderung vor einem Königreich geben. Jesus Christus sagt ganz deutlich, dass du wirst dich verändern müssen. Und wenn du dich eben nicht verändern willst, dann musst du nicht zu Jesus Christus kommen. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc ça montre que le royaume des cieux est un royaume de changement. Si tu ne veux pas avoir un changement dans ta vie, là, tu n'as pas besoin d'avoir une relation, tu n'as pas besoin de t'approcher à Jésus-Christ. If you look at here, this is the message, the only message he gave the disciples to preach. That there is going to, you know, when he sent the 12, he later sent the 70s. He said, go and preach to them that the kingdom of heaven, there's going to be a change. They should be ready for a change. Who are those that are ready for a change? Das ist die einzige Botschaft, die Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat, dass sie rausgehen sollen und den Menschen verkündigen sollen, dass sie Buße tun sollen, weil das Königreich Gottes nahe gekommen ist. Go to Luke 10, please. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ a toujours envoyé ses 12 disciples, même aussi les 70, et puis il les a dit que partez pour prêcher que le royaume des cieux est proche, parce que le royaume des cieux est un royaume de changement, du changement. Er hat seinen Jüngern gesagt, dass sie rausgehen sollen und den Menschen verkündigen sollen, dass sie bereit sein müssen, sich zu verändern. Luc 10 maintenant. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why as people come here, that's what we are able to ask them. Are you ready for a change? Und deswegen, wenn Menschen hier hinkommen, wenn wir ab jetzt anfangen, diese Menschen zu fragen, bist du bereit für eine Veränderung? Are you really ready for a change? Because there's going to be a change in everything. Bist du wirklich bereit, dass dein komplettes Leben sich verändert, weil dein ganzes Leben sich verändern wird? Und wenn du eben nicht bereit dafür bist, kann es auch eigentlich direkt wieder gehen. Et c'est ça pourquoi si les gens viennent ici à l'église, on doit leur demander toujours, est-ce que tu es prêt pour un changement? Parce que si Jésus-Christ entre dans ta vie, tout va changer. Et s'ils ne sont pas prêts, il doit quitter l'église, il doit partir. Look out from verse 1, please. We quickly go through. Amen. Luke 10, up 1. Luke 10, verse 1. Mm-hmm. After these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them 2 and 2. Before his face, into every city and place, whither he himself would come. Verse 2. Therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray that, therefore, the Lord of harvest, that he would send forth laborers into his harvest. Go your ways. Behold, I send you forth as lambs among wolves. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Carry neither purse, nor strip, nor shoes, and salute no man by the way. And into whatsoever house you enter, first say, peace be to this house. And if the son of peace be there, your peace shall rest upon it. If not, it shall return to you again. And in the same house, remain eating and drinking, such things as they give. For the laborer is worthy of his help. Go not from house, go not from house to house. Verse 8. And into whatsoever city you enter, and they receive you, eat such things as are said before you. Verse 9. And heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is coming nigh unto you. Then let's go to Matthew 10, please. Quickly go there, because of time. Wechseln jetzt zu Matthäus 10. Matthew 10, maintenant. Matthew 10. We read from 2 to 7. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Now, the names of the 12 apostles are these. Send the 12. Amen. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother, Philip, and Bartholomew, Thomas, and Matthew, the publican, James, the son of Alphaeus, and Lebius, whose surname was Thaddeus. Verse 4. Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. Verse 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go into the way of the Gentile, and into any city of the Samaritans, enter ye not, but go rather to the lordship of the house of Israel. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the only message. It was the kingdom of heaven is at hand. There's going to be a change. Mm. A change of everything. Mm. Mm. Change of the kingdom. Mm. Ihr seht hier auch nochmal, dass die einzige Botschaft, die der Herr den seinen Jüngern gegeben hat zum Predigen ist, dass sie rausgehen sollen und verkünden sollen, dass Veränderung kommt, dass ein neues Königreich nahe gekommen ist, dass Menschen ihr Königreich sozusagen ändern werden müssen, wenn sie zu Jesus Christus kommen möchten. Praise the Lord. Mhm. Kannst du mal wiederholen? Ich habe gerade das gelesen. Wir sehen hier nochmal ganz deutlich, dass die einzige Botschaft, die Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat, ist, rauszugehen und zu verkündigen, dass ein neues Reich nahegekommen ist, dass Veränderung nahegekommen ist und dass Menschen ihr Königreich ändern werden müssen, wenn sie bei Jesus Christus sein möchten. Et ici, on peut voir clairement que Jésus-Christ il a envoyé ses disciples de dire aux gens que ils doivent se repentir parce que le royaume des cieux est proche, le royaume du changement est là. Donc ça signifie si les gens veulent vraiment suivre le Messie, donc Jésus-Christ, ils doivent être aussi prêts pour un changement. Amen. A kingdom called heavenly kingdom, and not earthly kingdom. You have been the earthly kingdom, but another kingdom is about to come, which is of heaven. And that's why once you are born into Christ, you are no longer of earth, you are of heaven. Ein himmlisches Königreich ist nahegetreten, ist nahegekommen. Ihr kennt und wart die ganze Zeit in einem irdischen, aber jetzt ist das himmlische gekommen. Donc, quand Jésus-Christ parlait d'un royaume, il parlait d'un royaume, donc du royaume des cieux. Et c'est ça pourquoi il a dit aux gens ils doivent se repentir parce que les gens ont toujours été habitués au royaume de cette terre. Mais il y a une différence entre les cieux et la terre. Und deswegen, wenn du zu Christus kommst, dann gehörst du nicht mehr zu dieser Erde, sondern zum Himmel. Et c'est ça pourquoi quand tu viens vers Jésus-Christ, tu n'appartiens plus au royaume de cette terre, mais au royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. You can see you were once in the kingdom of this world. And now heavenly kingdom has come. Sehen, are you getting it? Du kannst sehen, du hast die ganze Zeit in dem irdischen Königreich gelebt. Aber jetzt ist das himmlische Königreich nahe gekommen. Et tu peux voir comment tu appartenais au royaume de ce monde, mais maintenant le royaume de ceux est venu et tu appartiens maintenant au royaume de ceux. Amen. This should help you to know that you are already in heaven. Amen. Because you are of the kingdom of heaven. Amen. Und das sollte dir helfen zu verstehen, dass du bereits jetzt im Himmel bist. Weil and that's why don't question me, will I make it or not? Das sollte dir zeigen, dass du schon im Himmel jetzt gerade, dass du jetzt schon im Himmel bist, weil du jetzt zum Himmel gehörst. Und deswegen solltest du niemals in Frage stellen, ob du in den Himmel kommen wirst. Donc c'est ça pourquoi c'est l'évidence pour toi que tu appartiens maintenant au royaume de Dieu. C'est ça pourquoi tu dois jamais douter si tu vas oui aller au royaume de Dieu ou pas. Maintenant tu appartiens déjà au royaume de Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Another kingdom called heavenly kingdom and not earthly kingdom. You can see that you are already there. Because you are already born into that very kingdom. Ein neues Königreich, ein himmlisches Königreich ist nahegekommen. Und das ist ein Beweis und das sollte dir zeigen, dass du jetzt schon im Himmel bist, weil du bist in den Himmel neu reingeboren worden. Et oui, le royaume de Dieu, c'est un royaume céleste, c'est plus un royaume, donc il ne s'agit pas d'un royaume terrestre. Et toi, tu as été né au royaume de Dieu. Praise the Lord. Amen. And we have to learn how to live in this heavenly kingdom. Because the Lord is going to teach us how to live there. You know, when babies are born into here, they are being taught how to live here. Amen. So also, once you are born into this heavenly kingdom, praise the Lord. Hallelujah. Because it's a kingdom of change. Everything, they are, you know, everything there, that of heaven, they are opposite that of here. If you can understand it, you will not be worried about anything. Amen. Because in the kingdom of heaven, somebody is there. That is in charge of it. And that person is Christ himself. Der Herr möchte, dass du das Königreich Gottes wirklich verstehst und dass du lernst, wie man in dem Königreich Gottes lebt. Weil wenn du es wirklich verstehst, wirst du dir um gar nichts Sorgen machen, weil du weißt, dass im Königreich Gottes Jesus Christus herrscht. Und du weißt, dass er derselbe heute, morgen und für immer ist. Und in diesem Königreich, das ist das Königreich der Veränderung. Und genauso wie ein Neugeborenes, wenn es hier auf Erden geboren wird, muss es auch lernen, wie man geht, wie man redet, wie man sich verhält. Und weil wir jetzt neu in das Königreich von Jesus Christus reingeboren wurden, müssen wir natürlich auch lernen, wie man sich dort verhält, wie man dort redet, wie man dort mit Sachen umgeht. Weil wir ja so lange in einem anderen Königreich gelebt haben, wo alles halt komplett anders läuft. Et parce que tu as été né au royaume de Dieu, tu es maintenant comme, oui, tu es pratiquement un bébé qui apprend tout nouveau. Donc, tu apprends comment de marcher, comment parler, comment agir. Donc, tout est complètement a été renouvelé. Et parce que nous avons toujours été habitués de vivre selon les principes de ce monde, mais comme on a déjà entendu le royaume des cieux et un royaume de changement. Praise the Lord. Hallelujah. And the change is not going to be just a little change, a small change. Because the change is in all things. Everything. Even your clothes are changed. Amen. Everything. Just name it. Amen. There's nothing of you that is not changed. Und die Veränderung, die Jesus mitbringen wird, ist nicht eine kleine Veränderung, sondern eine riesig große, weil sich jeder Teil in deinem Leben verändern wird. Selbst die Kleidung, deine Kleidung, die du trägst, wird sich verändern. Jeder Aspekt in deinem Leben wird sich verändern. Et le changement du Christ, c'est pas seulement dans certains aspects de ta vie, mais c'est trouvé partout dans ta vie. La façon comment tu te portes, comment tu t'habilles, la façon comment tu parles, tout va complètement changer. Praise the Lord. Please understand and know how big this change is. It's a change in everything. All your properties. You remember when, you know all these celebrities in the world. You know, if even the handkerchief that they used to clean their nose, people even buy it. Because, you know, once they get there, there's a change. Everything of them is money. I don't know if you understand it. Are you getting it? So, you know, then how much more the kingdom of heaven? How things are being changed once you are now there. Don't underrate whatever you have. They are all being changed. They now belong to, they are now of the things of heaven, heavenly things. You don't have any earthly thing. Du musst wissen, dass die Veränderung, die Jesus Christus mit sich bringt, eine große Veränderung ist. All dein Besitz, all dein ganzes Leben wird sich verändern. Und wir sollten diese Veränderung nicht unterschätzen, weil jetzt alles, was uns betrifft, unser Besitz, alles ist jetzt Jesus Christus. Wir sehen das auch bei Prominenten, dass ein Prominent selbst sein Taschentuch, wenn du das Taschentuch von Barack Obama, wenn das runterfallen würde, Menschen würden das nehmen und auf eBay verkaufen, weil sie wissen, dass das jetzt Cash Money ist. Und vor seinem, bevor er Präsident war, hätte sich keiner um sein Taschentuch gekümmert, ne, weil er ein normaler Mensch war sozusagen. Aber jetzt mit seinem Status ist dieses Taschentuch Geld wert. Und weil sich alles in deinem Leben verändert hat, alles, die Art und Weise, wie Menschen sie sehen, alles hat sich verändert. Und wenn das bei irdischen Menschen der Fall ist, wie viel mehr bei Kindern Gottes? Et quand Jésus-Christ amène un changement dans ta vie, c'est vraiment un grand changement. Donc ça montre que tout est bien, tout dans ta vie, ça change complètement parce que rien est maintenant terrestre, mais tout est maintenant céleste. Donc tu n'es pas une personne ordinaire. Oui. Pardon? Pas une personne ordinaire. Oui, tu n'es pas une personne ordinaire, mais tu es une personne surnaturelle. Et on peut même voir les gens qui sont populaires, les musiciens, mais les politiciens, eux par exemple, même leurs mouchoirs sont très chers, donc les gens sont prêts à même acheter leurs mouchoirs utilisés. Et c'est la même façon comment tu dois te voir, tu n'es pas ordinaire. Praise the Lord. Hallelujah. If you are not ready for a change, we will not continue to harbor you here. Und wenn du nicht bereit bist für eine Veränderung, dann werden wir nicht zulassen, dass du weiterhin Teil bist von uns. Et si tu n'es pas prêt pour un changement, on va pas permettre que tu continues à être, que tu fais part de nous. Remember, Paul talked about those to run from, those to purge out. Erinnert euch daran, dass Paulus auch davon geredet hat, welchen Menschen wir sozusagen den Rücken zudrehen sollen, von welchen Menschen wir weglaufen sollen, welche Menschen wir aus der Gemeinde nehmen sollen. Et même Paul nous a montré les gens de lesquels on doit fuir, les gens qu'on doit même chasser, si nécessaire. Praise the Lord. Hallelujah. Please, we can read, because of time, we cannot go there. 1 Corinthians 5, 1 to the end. Amen. 1. Korinther 5 steht das. Wegen der Zeit können wir jetzt nicht hingehen. Aber bitte lest 1. Korinther 5. Amen. S'il vous plaît, lisez 2 Korinthiens 5. Lisez 1 Corinthiens 5, verset 1 jusqu'à la fin, comme votre devoir. Là, vous pouvez voir ce que Paul a dit sur les gens qu'on doit fuir. Amen. Those that are not that are ignoring and rejecting Christ and they never see anything wrong in it. Die Menschen, in different ways. Die Menschen Jesus Christus ignorieren, die nicht auf ihn hören und gar kein Problem darin sehen. They boast of it. They are even so proud of it. They are proud in it. They don't even see anything wrong in it. He said, get rid of them. Let them push them out. Because they are going to pollute others. Paulus spricht ganz deutlich, dass die Menschen, die Jesus Christus ignorieren, die Menschen, die ihm ungehorsam sind und gar kein Problem in diesem Ungehorsam sehen, sondern sogar noch stolz darauf sind, darüber sprechen, dass wir eben diese Menschen aus der Gemeinde rausnehmen sollen, dass sie mit diesen Menschen keinen Umgang haben sollen, weil sie andere Menschen, weil dieses Verhalten sozusagen ansteckend ist. Sie werden es auf andere Menschen übertragen. Wie ein verdorbener Apfel, der andere Äpfel mitverdirbt. Et nous on peut voir les gens. Donc Paul nous a dit que les gens qui continuent à ignorer le Christ, à être qui désobéissent le Christ, Paul a dit qu'on doit fuir ces gens parce que ça va pas rester seulement dans leur vie, mais ils vont commencer même à contaminer les autres enfants de Dieu. Et c'est ça qu'on doit faire très attention, et puis même s'éloigner de ces gens, et si possible, nécessaire, même les chasser de l'église. He always wants us to purge out the unrepentant hearts. Er möchte, dass wir die Menschen mit einem Herz, was nicht Buße tun will, dass wir diese Menschen aus der Gemeinde nehmen. Donc, Jésus-Christ a dit qu'on doit chasser, mais se séparer des gens qui ne sont pas prêts à se repentir. Amen. Amen. Within ourselves, inside us, and then within the church. You push them out. Amen. Ja, die unter der Gemeinde, dass diese Menschen, ja, die wie gesagt dieses Herz haben, was nicht bereit ist, Buße zu tun. Before others start imitating them and say, yeah, don't look at what you did. Then why are you against me? If she do it, then there is no problem. Yeah. Then why is my different? We don't want any division here. The house of Christ should be one. And not two or three or four. Ja, diese Menschen sollen wir aus der Gemeinde nehmen, bevor andere Menschen in der Gemeinde anfangen, diese Leute zu imitieren. Und bevor dann gesagt wird, dass wenn diese Person das tut, kann ich es doch auch machen. Wo ist denn das Problem, wenn ich das mache? Weil die Person hat auch dasselbe gemacht. Und wir wollen halt eben keine Trennung. Wir wollen eins sein im Haus Gottes. Und deswegen müssen wir diese Menschen, die nicht bereit sind, sich zu verändern, die ein Herz haben, was nicht bereit ist für Buße, rausnehmen. Et avant que les gens commencent à t'imiter, même oui, les gens qui n'obéissent pas à la vérité ou bien qui commencent à copier ces gens-là, vaut mieux se séparer parce qu'à la fin, les gens vont dire oui, cette personne pouvait faire ceci ou bien cela, pourquoi moi, quand je le fais, toute l'église parle. Et c'est ça pourquoi l'église ne doit pas être divisée en trois, mais on doit être un. Praise the Lord. Amen. We will run from you. Amen. Wir werden von dir wegrennen. On va te fuir. Because we do not want you to pollute us. Weil wir nicht möchten, dass du uns verdirbst. Parce qu'on ne veut pas que tu nous pollues. Amen. Amen. We don't want the ministry to be divided. Wir möchten nicht, dass die Gemeinde entzweit wird. On ne veut pas que cette église soit divisée. Amen. Amen. One side we trust, the other one we don't trust. That should not be in the ministry of Christ. Eine Seite, wo wir Menschen vertrauen und die andere Seite, wo wir Menschen eben nicht vertrauen. So sieht die Gemeinde von Jesus Christus nicht aus und so sollte seine Gemeinde auch nicht aussehen. Et Jésus-Christ ne veut pas que cette église soit divisée, donc il y a un côté qu'on peut faire confiance, l'autre côté, on ne croit même pas qu'ils vont rester jusqu'à la fin de cette année. We want to do things, we exempt you. We take you out of it, because we cannot trust you. Wir wollen Dinge tun. We don't want that. That's a divided kingdom. Wir wollen Dinge tun, müssen dich aber zuerst rausschicken, weil wir dir eben nicht vertrauen. Und so sollte es in einer lebendigen Gemeinde nicht sein. Das ist ein Königreich, das entzweit ist. Und das Königreich von Jesus Christus ist eins. Wenn wir Dinge machen, wollen wir, dass alle mit dabei sind, weil wir alle vertrauen in Christus. On veut faire des choses ici dans cette église, mais on doit t'exclure. On doit t'exclure parce qu'on ne te fait pas confiance, mais ça, c'est pas la façon comment Jésus-Christ veut que sa maison fonctionne. Il veut que nous tous, qu'on soit un. Amen. Remember, Jesus talked about a divided kingdom. Said if a kingdom is divided against itself, it cannot stand. Amen. And this, you know, this ministry is a kingdom of heaven. Amen. And there should be no division. Amen. And because of you, there's division here and there, and there's separation. And you know, we are not happy that you are not part of us. That if we want to do things, we cannot involve you. Amen. We know that there are some that are outside. You understand me? You can't be. The message is everywhere. It's in YouTube or internet and everything. People listening to it. They are not part of us here, but they listen to it. But those, you know, they are not part of us. We don't know them, so their movement is not our business. But once you are now here, the church. We are talking about the church. It matters a lot that we are one. Others, if you are outside, then you can be outside. I'll be outside completely. And once you are not there, you are not here. You are here, you are there. We will not allow that. Ich spreche nicht von Menschen, die unsere Predigt von außerhalb zuhören. Menschen, die die Predigt aus dem Internet, von YouTube zuhören. Diese Menschen, die können machen, was sie wollen, weil sie nicht Teil von uns hier sind. Aber wenn du Teil dieser Gemeinde bist, wenn du hier vor Ort bist, dann kannst du eben nicht tun, was du möchtest. Are you getting it, please? Und von diesen Menschen sprechen wir, die hier Teil davon sind. Und wenn du halt eben nicht bereit bist für Veränderung, dann musst du gehen. Du dois savoir qu'il y a... Weil wir sind nicht glücklich darüber, dass wir dir nicht vertrauen können. Wir möchten dir vertrauen. Aber um dir vertrauen zu können, musst du dich halt für Jesus Christus entscheiden und du musst bereit sein für diese Veränderung. Weil Jesus Christus hat auch darüber gesprochen, ein Königreich, was entzweit ist, wird nicht bestehen. Si tu appartiens à cette église, donc tu viens tu viens régulièrement dans cette église le dimanche, le mercredi. C'est important qu'on soit un dans cette église. Mais si tu es tu fais parmi de ces gens qui écoutent le message à travers YouTube, donc l'internet, pour nous ce n'est pas vraiment important si tu es un avec nous ou pas, parce qu'on ne peut pas voir tes mouvements, toutes tes décisions ne peuvent pas nous affecter parce que nous ne sommes pas un sur place comme ici dans cette église. C'est ça pourquoi, comme j'ai déjà dit, si tu es ici dans cette église, tu dois vraiment marcher selon la vérité, tu dois vraiment être un avec nous, parce que ce n'est pas bien qu'on fait des grandes choses pour Dieu, mais on a des difficultés à te faire confiance, parce que nous ne sommes même pas contents qu'on ne peut pas te faire confiance. C'est ça pourquoi tu dois prendre une décision si tu veux vraiment appartenir à Jésus-Christ ou pas. Et si tu n'es pas prêt pour un changement, là tu dois partir, parce que tu vas commencer même à influencer nos décisions et nos mouvements. I hope you understand what the explanation. Amen. Mm-hmm. The teaching. You can see, here the church is Christ. Mm-hmm. Amen. If you are outside, just be outside. Once you come in, it's Christ that is going to direct your life. Mm-hmm. If you are outside, we don't care what directs your life. Mm-hmm. We don't know you. Mm-hmm. You might even be blessing the ministry, but we don't know you. Are you getting it? Mm-hmm. But once you now come to the church, which is the family of Christ, we care about you a lot. Mm-hmm. What happened to you happened to us. Mm-hmm. We want to make heaven together. Mm-hmm. And we want to continue in heavenly world together. Mm-hmm. And we care about one another a lot. Mm-hmm. Because that is what Jesus wants for us. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Those outside, they're supposed to come in. But because of whatever, I don't know the reason why they're outside. If they're outside, it's their business. We don't care what they do. But those that are here, we care a lot. What you do. Es geht uns, es geht hier um die Gemeinde, um diese Gemeinde hier. Und diese Gemeinde ist Christus. Und sobald du Teil dieser Gemeinde bist, hast du sozusagen unterschrieben, dass Jesus Christus in Kontrolle über dein Leben ist und eben du nicht mehr. Und was andere Menschen außerhalb dieser Gemeinde machen, das interessiert uns nicht. Selbst wenn sie der Predigt zuhören, selbst wenn sie diese Gemeinde segnen, wir kennen diese Menschen nicht. Und deswegen interessiert es uns sozusagen nicht, was sie tun. Aber wenn du hier Teil dieser Gemeinde bist, dann interessiert es uns sehr, was du tust. Weil wir möchten den Himmel mit dir zusammen erleben. Wir möchten nicht, dass du nicht mit im Himmel bist. Wenn dir etwas hier in der Gemeinde passiert, passiert es uns allen, weil wir so krass eins sind. Und über diese Menschen reden wir, dass die wirklich Teil dieser Gemeinde sind. Da interessiert es uns, was wir tun. Weil Jesus Christus sagt, dass es uns so interessieren hat, weil wir eben eins sind und weil wir eben mit dir zusammen den Himmel erreichen wollen und nicht ohne dich. Mm-hmm. Si tu es à l'extérieur de cette église, donc tu écoutes le message de cette église de loin, donc à travers l'internet, même si tu bénis l'église ou pas. Pour nous, nous n'avons pas vraiment une relation avec toi. Pour nous, ce n'est pas important comment tu marches ou pas, parce que comme j'ai déjà expliqué, tu ne peux pas nous affecter. Mais si tu es ici dans cette église, tu as choisi de faire partie de cette église, de faire partie de cette église. Là, tu as signé que Jésus-Christ est complètement au contrôle de ta vie. Donc, ça montre que nous sommes une famille ici dans cette église. Donc, tous tes mouvements, tes décisions, tes motifs, tes désirs nous affectent. Et puis, Si quelque chose t'arrive, ça nous arrive aussi. Et si quelque chose t'arrive, ça nous arrive aussi parce qu'on se soucie de toi. Tu fais partie de la famille de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut que tout le monde ici dans cette église entre au royaume de Dieu, puis on continue aussi au royaume de Dieu éternellement, et pas seulement que nous sommes ici, et puis à la fin, l'autre est en enfer, et puis l'autre est au royaume de Dieu. Non, on doit être un dans toutes nos décisions. You know, like Jesus, you know, his disciples that we are with him, they were different from the disciples outside. When he said, you will eat my flesh and drink my blood, a lot of those outside left. Are you getting it? Mm-hmm. But you don't, the one inside, we're still there. Mm-hmm. And Peter said, we are going nowhere. Praise mm-hmm. the Lord. Mm-hmm. Amen, Jesus because Christus it is forever. Mm-hmm. Bei Jesus Christus hat man es auch gesehen, dass seine Jünger waren ganz anders als die Leute außerhalb. Als er den Menschen gesagt hat, ihr werdet mein Fleisch essen, mein Blut trinken, sind so viele gegangen. Aber seine Jünger sind geblieben. Petrus hat gesagt, wo sollen wir hin? Weil wir haben keinen anderen Ort mehr, wo wir hin können, außer zu dir. Et même dans la Bible, on peut voir qu'il y a une différence entre les douze disciples et même les autres disciples. Parce que quand Jésus-Christ avait dit, vous allez manger ma chair, vous devez manger ma chair et boire mon sang, beaucoup de disciples ont quitté Jésus-Christ, mais seulement les douze disciples de Jésus-Christ, ils sont restés. Même Pierre a dit à Jésus, où est-ce qu'on va aller? Parce que nous avons seulement toi. Donc ça montre que si tu es vraiment proche à Jésus-Christ, tu as une relation avec Jésus-Christ, tu appartiens à la famille du royaume de Dieu, c'est différent par rapport si tu es dehors. Praise the Lord. Amen. And also in Acts 4, Acts 5, you see the disciples, you know, all the people there, in Acts 4, with Peter, and they were one in spirit and soul. You can see. Others might be outside that are not one in spirit and soul with them. But those inside, the inner cycle, the Lord also have his own inner cycle in heaven. Amen. Mm-hmm. There's always the inner cycle that, you know, it takes the Holy Ghost to be there. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Those outside, we don't know about them. But the inside matters a lot to one another. In Apostelgeschichte 4 und 5 sehen wir das auch nochmal, dass der innere Kreis sozusagen, die waren eins im Geist und in der Seele. Die anderen draußen waren vielleicht nicht mit denen eins im Geist und in der Seele, aber der innere Kreis war das eben. Und genauso ist es auch im Himmel. Also Jesus Christus hat auch seinen inneren Kreis. Und dieser innere Kreis, der muss eben eins sein, in Geist und in Seele eins sein, in Jesus Christus. Und du kannst nur in diesem inneren Kreis sein, du kannst nur eins sein mit einer lebendigen Gemeinde, wenn du wahrhaftig Beziehung hast mit dem Heiligen Geist. Weil es braucht den Heiligen Geist, um Teil dieses inneren Kreises zu sein. Et même dans Actes des Apôtres 4 et 5, on peut voir que les apôtres, ils ont été vraiment un. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'autres croyants aussi en dehors, mais on ne connaît pas leur mouvement, mais on sait que les apôtres, ils ont été un dans l'âme, corps, donc l'âme et esprit. Et c'est ça pourquoi Dieu a aussi même son cercle intérieur. Et c'est comme ça aussi qu'il veut qu'on soit ici dans cette église, qu'on soit un dans l'âme et esprit et pas divisé n'importe comment. Praise the Lord. Amen. Amen. They were one in spirit and in soul. Meaning they were one. Meaning Christ in both. In the spirit and in their soul. Christ in the spirit, in their spirit. Also Christ in their soul. Sie waren eins im Geist und in der Seele. Same Christ in the spirit was also in the soul. Christ renewed mind. Das bedeutet, dass Christus war ihr Geist und Christus war auch ihre Seele. Das bedeutet eine Gedankenerneuerung, dass sie alle hatten denselben Christus im Geist und denselben wahrhaftigen Christus in der Seele. Donc on peut voir que les apôtres, ils ont été un dans l'âme et l'esprit, donc c'était le même Christ en esprit et dans l'âme. Amen. Amen. No, they have a change in the spirit. They have a change in their spirit and they also have a change in their soul. Sie hatten eine Veränderung im Geist und auch eine Veränderung in der Seele. Donc ils avaient un changement dans l'esprit et dans l'âme, donc il y avait un renouvellement de pensée. Amen. Amen. We know we don't, we might not even want to go, but we want to know if you want to learn. Amen. Amen. We want to know if you want to learn. We want to know if you want to know Christ. If you want a change at all in your life, we want to know. Und vielleicht willst du von dir selber aus auch gar nicht gehen. Vielleicht willst du von dir selber aus auch gar nicht die Gemeinde verlassen. Aber wir möchten wissen, ob du bereit bist zu lernen, ob du wissen möchtest, ob du Veränderungen möchtest. et de toi-même, peut-être tu ne veux pas quitter l'église, mais nous, on veut savoir si tu es prêt pour un changement, si tu es prêt à te soumettre complètement à Jésus-Christ. No one can be here as if he knows everything. Mm-hmm. Amen. Amen. Amen. Because you know, that's why you know the Bible. It said, give no position to the novice. Do you know the meaning of that? Mm-hmm. You know, a novice might know everything naturally in the flesh, but he does not know something of Christ and the Spirit. Mm-hmm. You might know everything here on earth, but only like this, like professor. Are you getting it? Mm-hmm. A professor might be able to quote everything or whatever. They say, well, there are things, you know. You know how to do a lot of things. But to know Christ, if you are a novice in Christ Jesus, that's why people come. They come and try to teach and to explain with their own intelligence. And a lot of time, their understanding is very, it's so shallow. It's not deep. It's not rooted. Because for your understanding, to your knowing Christ to be rooted, you have to first of all act on it. Without your action, your knowing Christ cannot be rooted in you. Mm-hmm. And that's why action must surely come. It's a matter of time. That some, you know, it will be a time for you to choose between you and between your daughter and Christ. Amen. Are you going to act on Christ? And that's how you are being rooted. Mm-hmm. Is somebody getting it? Mm-hmm. It's not just hearing it and you are rooted. It's true action. You're acting on Christ. That's how you are rooted. Mishib Novus has not bekehrt. Unmündig. Unmündiger. Ja, die Bibel sagt, dass wir sollen einem Unmündigen keine hohe Position geben. Das bedeutet, dass jemand, der vielleicht vieles von außen, von draußen weiß, aber nicht den wahrhaftigen Jesus Christus kennt. Und das ist so wie diese ganzen Professoren, die vieles wissen, die auch vieles in Bezug von Religion wissen, aber sie wissen nichts, wenn es um Jesus Christus kommt. Und hier in der Gemeinde wird es niemanden geben, der sagt, er weiß alles. Niemanden geben, der so wie ein Pharisäer sozusagen ist. Und es wird eine Zeit geben, du kannst nicht hier sitzen und einfach nur zuhören, sondern es wird eine Zeit geben, in der du dich bewusst in Wort und in Tat entscheiden musst. Für Christus oder für diese Welt. Du wirst dich entscheiden müssen, deine Tochter, deinen Sohn, deinen Vater, entweder so zu lieben, wie du es früher getan hast in der Welt, oder neu in Christus zu lieben. Du wirst dich entscheiden müssen. Es wird eine Zeit kommen, ein Tag X sozusagen kommen, wo deine Entscheidung nicht nur mit den Worten geprüft wird, sondern auch mit deinen Taten geprüft wird. Und nur so wirst du wahrhaftig verwurzelt werden in Jesus Christus, indem du eben das, was er tut, auch befolgst. C'est ça pourquoi la Bible nous dit qu'on ne doit pas donner la position à une personne qui n'est pas mature, qui est immature. Parce que naturellement, cette personne peut savoir beaucoup de choses naturelles, donc comme des professeurs, par exemple, ou même les pharisiens. Naturellement, ils avaient une grande connaissance, mais quand il s'agit des choses spirituelles, ils n'ont pas des connaissances du tout, parce que tout est basé sur l'esprit. Et c'est ça pourquoi tu dois savoir, quand tu pars à l'église et tu écoutes le message, tu ne deviens pas mature quand tu écoutes seulement, mais tu entends le message, mais quand tu agis selon le message, parce que même si tu entends le message et tu le crois, tu vas être dans une situation où tu dois choisir entre Jésus-Christ ou ta mère ou bien tes enfants ou bien ton père ou bien même toi-même. Donc tu dois prendre une décision, et puis tes actions vont même montrer si tu es mature ou pas, et puis même tes actions vont t'aider à être raciné dans la vérité. C'est ça pourquoi tu ne peux pas seulement être ici puis il n'y a pas un changement. Non, le jour va arriver où ça va se montrer si tu crois ou pas à travers tes actions. I hope you understand. Mm-hmm. Amen. You know, when somebody comes newly, and so many times because that person is giving the right answer, mm-hmm. and we just rate him to be equal with us. Mm-hmm. You know, until Until a god go through the fire, cannot become a god. Gold. Mm-hmm. You understand me? Something has to go through fire. You know, through your action, you're acting on Christ's word. Mm-hmm. Then that's what maturity is. That's how to be matured in Christ. Mm-hmm. How to be mature in Christ, not come sleeping in the church. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. You know, are you going to choose Christ no matter what? That's how you are matured. Mm-hmm. So also, you know, you don't give, you know, one novice come. Somebody that, you know, novice is somebody that is new. Mm-hmm. And you just see that person, because of the answer he or she is giving. You just say, oh, we are not one. You are not one. Because you have not passed through something that obeyed, choose Christ. Mm-hmm. Until you choose Christ, you are not one. Mm-hmm. So oft passiert es, dass and that's why all the time you see them fail. So oft passiert es, dass ein Neubekehrter die richtigen Antworten gibt. And you go to their house, you do this with them, you do this with them. You are just one with them. They're all over everywhere. But a little test will just take them out. Is somebody getting it? Don't give position to a novice. Don't make him equal with you because you are not the same. I'm not saying we don't welcome people. We welcome people, but we put them in the level that they are. So oft passiert es, dass ein Neubekehrter die richtigen Antworten zu Fragen gibt und man sofort denkt, dass dieser Neubekehrter in demselben Level ist wie man selbst. Und deswegen fängt man halt auch an, eins mit dieser Person zu sein. Man besucht sie, man geht zu ihr nach Hause, man tut dies, man tut das mit ihr, man feiert mit ihr, obwohl man nicht eins ist. Weil dieses Einssein in Christus zeigt sich erst, wenn diese Person wirklich Entscheidungen trifft für Christus. Wenn diese Person sich wirklich bewusst für Christus entscheidet. Erst wenn etwas wirklich durch Feuer geht, sieht man, was sozusagen dahinter steckt. Und bevor man nicht das gesehen hat, ist man nicht eins mit dieser Person in Christus. Wir sagen nicht, dass wir Menschen nicht mehr willkommen heißen. Aber dieses Einssein in Christus, das zeigt sich erst, wenn diese Person wirklich sich für Christus entschieden hat. Wirklich sich bewusst gegen die Welt, gegen die Prinzipien der Welt, gegen die Liebe etc. der Welt entschieden hat und für Christus entschieden hat. Erst dann. Und das auch kontinuierlich. Und erst dann kann man davon sprechen, dass man eins ist in Christus. Aber wenn man es eben so oft nicht so tut, sondern einfach nur die Worte der Menschen hört und deswegen denkt, dass man, dass diese Menschen sich auch automatisch für Christus entscheiden, sieht man auch so richtig oft, dass diese Menschen dann auch einfach am Ende des Tages es nicht mehr packen in Christus. Praise the Lord. Amen. Please, we go to 1 Corinthians 3 and say something there. Mm-hmm. C'est ça pourquoi on doit savoir que si une personne est juste née de nouveau, donc est immature complètement dans les choses spirituelles, on doit faire vraiment très attention parce que très souvent, au passant, on pouvait voir quand les gens parlent, ils disent des bonnes choses et puis ça s'attend, oui, comme la vérité. On pense directement, bon, ils sont matures, ils sont vraiment vite à comprendre le royaume des cieux. Mais on doit comprendre que ce ne sont pas les paroles qui nous montrent si une personne est mature ou pas, mais ce sont plutôt les actions. Parce que si cette personne ne marche pas... ou bien n'entre pas dans le feu, mais n'est pas jeté au feu, là tu ne peux pas voir qu'est-ce qui se trouve vraiment dans cette personne. Et c'est la même chose même avec les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Si on ne voit pas qui prend toujours la décision pour Jésus-Christ, nous ne sommes pas un, parce que nous sommes, ce n'est pas qu'on n'accepte pas les gens, bien qu'on veut causer la division, mais si tu es mature, parce que tu as choisi déjà Jésus-Christ, et tu es immature parce que tu n'as pas encore vraiment choisi Jésus-Christ, tu dois faire même attention la façon comment tu es un avec cette personne. C'est pas que si cette personne est née de nouveau aujourd'hui, tu commences à dormir chez cette personne, tu fais tout avec cette personne, tu voyages avec cette personne. Non, tu dois d'abord attendre et savoir si cette personne appartient vraiment à Jésus-Christ et pas. Et c'est pas fait à travers des grandes paroles, des grands mots, ou bien oui, des grandes paroles. C'est fait à travers que tu choisis Jésus-Christ quand tu as des situations difficiles, quand tu vas choisir la chair ou l'esprit. C'est là où ça montre si tu es mature ou pas. Praise the Lord. That's Corinthians 3. From verse 12 to 15. He said, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble. Verse 13. Every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Mm. Are you really believing? Or you are hearing? Or you know, your action is it's going to be tried. What you hear, the message is going to try you. Do you really believe me? Now there's time to act. Mm. Are you getting it? No. Die Botschaft, die du hörst, wird dich testen. In dem Sinne, dass sie sich fragen wird, glaubst du das, was du gehört hast? Aber wenn du das glauben würdest, würdest du auch danach handeln. Amen. Verset 12 à 15 nous montre ici que le message va t'éprouver, ça va te demander à agir selon ton amen. Et c'est là où tes œuvres vont être manifestées. Are you going to choose Christ when it comes to choosing him? Because your work is going to be tried. Mm-hmm. Your belief is going to be tried. Mm-hmm. Your faith is going to be tried. I believe, Lord, you are going to be tried. Mm-hmm. Do you really believe? There's going to be a time of action. Mm-hmm. And that's how you get matured in the kingdom of heaven. Mm-hmm. Entscheidest, wirst du dich für Jesus Christus entscheiden? Deine Taten werden geprüft werden, deine Aussagen werden geprüft werden. Wenn du sagst, dass du dich einzeit für Christus entscheidest, das wird geprüft werden, ob du dich tatsächlich einzeit für Christus entscheidest. Und wenn du das wahrhaftig tust, so erlangst du Reife in Christus, nicht indem du in der Gemeinde schläfst. Tu dois savoir que tout ton amène, par exemple, tout ce que tu dis que oui, je crois, oui, c'est la vérité, tout ça, ça va t'éprouver, ça va vraiment pas te tenter, mais t'éprouver. Et c'est ça pourquoi tu dois savoir que ce n'est pas que parce que tu dors à l'église, c'est ça pourquoi tu es mature, ou bien parce que tu parles beaucoup comme le Kwaku, c'est ça que ça montre que tu es mature. Non, ce sont tes actions qui montrent si tu es vraiment mature ou pas. Is somebody getting it? Mm-hmm. Then in verse 14 said, if any man's work abided, which he had built there upon, he shall receive a reward. As if you choose Christ, you see it. Mm-hmm. Then in verse 15, if any man work shall be burned, he shall suffer loss. Are you getting it? Mm-hmm. It's like a one step forward, two step backward. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Though you are, it's as if you are growing, but you are going to suffer something. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Something is, you know, because it's supposed to be forward, mm-hmm. continue forward, but before you know it, you are backward. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And it's, you know, though you are backward, it should help you to go forward and never come to and never return backward. Amen. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. But for some, it takes them away. Mm-hmm. Let us leave here. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Solches, in Christus solltest du immer einen Schritt nach vorne tun, einen Schritt nach vorne tun. Aber bei manchen ist das so, sie gehen einen Schritt nach vorne und dann zwei Schritte zurück. Wegen dieser Unentschlossenheit, weil sie halt sozusagen diese Prüfung nicht bestehen. Aber selbst wenn du zwei Schritte zurückgehst, sollte es dich sogar noch näher zu Christus führen. Du solltest noch mehr das Verlangen haben, wieder nach vorne zu gehen, zu Christus. Aber den meisten wird dieses zwei Schritte nach hinten gehen zum Verhängnis. Mhm. Und sie verlassen dann Christus. Comme je viens de dire la vérité, le message va t'éprouver. Et il y a des gens donc dans leur vie, ça semble comme s'ils avancent très vite, mais quand l'examen l'examen vient, ils échouent, ils tombent. Et le problème est qu'au lieu que ta chute t'aide à même t'avancer, de partir en avance à Jésus-Christ, il y a beaucoup de gens qui restent, sur terre, les gens qui restent, qui tombent pour toujours, qui ne rentrent plus. C'est ça pourquoi vous devez toujours savoir que vous devez s'avancer et pas tomber puis rester par terre. Non, levez-vous et puis permettez que la chute vous aide à être proche à Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. There's nothing like I repent and I keep on doing the same thing. Mm-hmm. Du kannst nicht Buße tun. Oder sagen, dass du Buße getan hast, Buße tun und weiterhin dasselbe machen, also weiterhin dasselbe falsche Verhalten. You are still there, but you say you repent. Du sagst, dass du Buße tust, aber du bist immer noch in der Sache, von der du Buße tun solltest. Donc, il n'y a pas quelque chose comme tu dis, je me réponds, mais tu te trouves toujours dans la chose de laquelle tu voulais te repentir. You know, you repent, but it's still about you. Du tust Buße. And not about Christ. Du tust Buße, aber es geht That's immer noch. Repentance. Du tust Buße und es geht immer noch nur um dich und nicht um Jesus Christus. Das ist keine Buße tun. Tu dis, tu te réponds, mais il s'agit toujours de toi. Ça, c'est pas la repentance. Amen. Amen. I repent means it's no longer about me. It's not about Christ Jesus. Amen. Amen. Amen. Bei der Buße geht es darum, dass es nicht mehr um dich geht, sondern um Jesus Christus geht. Donc la repentance, ça montre qu'il ne s'agit plus de toi, mais seulement de Jésus Christ. If the children, if the family are telling me I should do this, I must do this, if I see that it's Christ that is telling me I must do it, I will say thank you, sir, because I know that this is Christ. But if I see, that is why once you repent to Christ. You now see Christ in God's children. You get something. You know, it's not that I repent, but if you still see them as people and not Christ, then there's no repentance. Wenn Kinder Gottes dich ermahnen, solltest du Christus in diesen Kinder Gottes sehen und deswegen dich sogar bedanken und sagen, ja, Jesus Christus, ich werde es tun. Und wenn du wirklich Jesus Christus in deinen Geschwistern siehst, wirst du auch nichts in Frage stellen, sondern du wirst sagen, ja, Jesus Christus, ich werde Buße tun. Aber weil du eben nicht Christus in deinen Geschwistern siehst, eben sie noch als normale Menschen siehst, stellst du alles in Frage, was sie sagen. Und verweigerst es. Et c'est ça pourquoi si les enfants de Dieu te corrigent et puis tu le vois toujours comme, l'homme. C'est ça pourquoi tu vas avoir la difficulté d'accepter tout ce que les gens te disent, parce que tu ne crois pas que c'est le Christ qui te parle et qui te corrige, mais tu penses que c'est l'homme. Et c'est ça pourquoi tes actions sont toujours différentes. Mais si tu vois que c'est Jésus-Christ qui me parle, même si cette personne est plus jeune que moi, tu vas t'humilier devant cette personne, tu vas accepter la parole de cette personne et tu ne vas même pas douter la façon comment tu as été corrigé. Praise the Lord. Hallelujah. Why are we able to live together? It's nothing else. It's Christ. If we do not see Christ, just 1 hour is too small for everything to scatter. Yeah. Just 1 hour. Bra, bra. Warum sind wir in der Lage, zusammen zu leben? Weil wir eben we see Christ in one another. Genau, weil wir eben in jedem von uns nicht einfach nur Mitbewohner sehen, sondern Jesus Christus sehen. Und wenn wir das eben nicht tun würden, würde ja alles zusammenbrechen. Eine Stunde, innerhalb von einer Stunde, wäre ja alles brach. Les gens se demandent, et même nous, on se demande parfois comment nous sommes capables de vivre ensemble, d'être un comme ça, comme nous sommes. Mais c'est seulement à travers du Christ, parce que nous, on voit seulement le Christ dans l'un et l'autre. Et c'est ça pourquoi, si par exemple, on ne voit plus le Christ dans l'un et l'autre, on va être complètement divisé dans cette église. Donc, il y aura des disputes et des confrontations différentes qui sont complètement charnelles et mauvaises. Amen. Amen. If you read Isaiah 11, verse 1 to 8, you can see that he said, a cat and rat cannot live because of Christ. Amen. Amen. If we see the same Christ, that's the only way everything can, we can be one. There's no other way. Somebody else is, if you are seeing yourself, there's definitely going to be war. Amen. Amen. And that's why you learn to see Christ. In Isaiah steht, dass you can also read it, wegen Christus Katze und Maus zusammenleben können. Und nicht nur zusammenleben können, sondern in Frieden zusammenleben können. Weil die Katze Christus sieht und die Maus Christus sieht in ineinander. Und darum geht es halt eben, dass du eben, wenn du Christus siehst. Live in peace, exactly, thank you. Wenn du Christus siehst, wenn wir Christus sehen, werden wir in Frieden miteinander leben können. Aber wenn wir, sobald wir Christus nicht sehen, dann kommt halt das Problem. Und deswegen müssen wir lernen, Christus in allem zu sehen. Wir müssen bereit dazu sein, das lernen zu wollen. Et dans Esaïe 11, on a écrit que grâce au Christ, la souris et le chat sont capables. Une souris. La souris et le chat sont capables de vivre ensemble en paix. Et c'est ça pourquoi c'est très important qu'on voit seulement le Christ dans l'un et l'autre et pas la chair. Amen. Amen. So now if it is impossible for you to repent, we will advise you to look for somewhere else or be far from us. Then we will remove your name from among our midst. You can't be listening to the message outside because the message is there. Okay, people listen to it. But once it is, if you want to be part of us, then there's no way the ministry can be divided into two. Amen. Amen. The kingdom cannot be divided. It's not possible. Wenn du nicht bereit bist, Buße zu tun, dann musst du leider gehen, weil wir können nicht zulassen, dass sich ein Königreich entzweit, dass sich unser Königreich entzweit. Amen. Amen. Si tu n'es pas prêt à te repentir, là on doit effacer ton nom de nous, on doit se séparer parce qu'on ne peut pas accepter que le royaume de Dieu soit divisé, on ne peut pas accepter que l'Église soit divisée, parce que comme Jésus-Christ a dit, on doit être un dans l'âme et esprit. C'est ça pourquoi, si tu n'es pas prêt, on va te conseiller de chercher une autre place. Amen. Amen. We cannot continue to tolerate your doctrine. Your doctrine that we know that is not Christ. On ne peut pas continuer. Wir können nicht weiterhin zulassen, dass wir deine falsche Lehre, die nicht Jesus Christus ist, tolerieren oder akzeptieren.